Josua und Kaleb waren die einzigen, mit denen Gott zufrieden war und die aus ihrer Generation ins gelobte Land kamen. Und dann sagte Gott Folgendes über Kaleb. Keiner von denen, die nicht glaubten, Vers 23, soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Sie konnten nicht glauben, dass das Land bereit für sie war. Sie konnten nicht glauben, dass Gott wirklich so gut ist. Ihr könnt nicht glauben, dass ich so gut bin. Und dann sagte Gott, ihr habt gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten gestorben, wären wir doch in der Wüste gestorben. Und Gott antwortete, so wie ihr es ausgesprochen habt, so wird es euch geschehen, ihr werdet in der Wüste sterben. Die ersten, die starben, waren die 10 Kundschafter, die Angst und Unglauben ins ganze Lager gebracht hatten. Dann sagte Gott, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, das Wort anderer auf Hebräisch ist mit dem Wort folgen verwandt. Kaleb hatte einen nachfolgenden Geist, einen Geist des Glaubens. Ihn will ich in das Land bringen und sein Same soll es als Erbe besitzen. In 2. Korinther 4 heißt es, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, so glauben auch wir. Der Geist des Glaubens sagt nicht, ich sehe und dann glaube ich. Nein, der Geist des Glaubens sagt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Nicht, ich sehe und dann glaube ich. Nein, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Hört ihr, das ist ein anderer Geist. Gott sah sich das ganze Volk an und dann schaute er Kaleb an und sagte, dieser Mann wird ins gelobte Land kommen. Er hat einen anderen Geist. Und dann sagte Gott, alle, die 20 Jahre und älter sind, werden in der Wüste sterben. Sie verbrachten 40 Jahre dort. Aber, und das ist das Berührende, obwohl sie Gott verlassen hatten, verließ Gott sie nie. Selbst als sie in der Wüste umherirrten, ging Gott mit ihnen. Seine Gegenwart blieb im Heiligtum der Stiftshütte, in der Bundeslade im Allerheiligsten. Seine Wolkensäule verließ sie nie. Obwohl sie ihn verließen, verließ er sie nie. Und auch Josua und Kaleb blieben bei ihnen. Manchmal leiden Leiter mit ihrem Volk, aus Liebe. 40 Jahre erlebten sie, wie die gesamte ungläubige Generation, alle über 20, nach und nach in der Wüste starb. Nicht wegen des Alters, sondern wegen des Gerichts. Aber als diese Generation vergangen war, führten Josua und Kaleb die neue Generation ins gelobte Land. Jetzt waren sie also endlich im verheißenen Land. Sie waren 38 Jahre lang in der Wüste umhergeirrt. 7 Jahre waren sie nun schon im Land. Das macht zusammen 45 Jahre, richtig? Das bedeutet, dass Kaleb zu diesem Zeitpunkt 85 Jahre alt war. Er war 40 Jahre alt, als Mose ihn als Kundschafter nach Kadesh Barnea schickte. Damals, als all das geschah, worüber wir gerade gesprochen haben. Jetzt, mit 85 Jahren, ist er bereits mit Josua im gelobten Land. Und die beiden sind die einzigen aus ihrer Generation, die es hineingeschafft haben. Aber es gibt immer noch Gebiete, die erobert werden müssen. Es gibt immer noch Segnungen, die ergriffen werden müssen. Es gibt immer noch Feinde im Land. Und Folgendes sagte Kaleb zu Josua. Josua 14. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Er war also 40 Jahre alt, dann vergingen 45 Jahre und nun ist er 85 Jahre alt. Kaleb sagt, und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Er sagt, ich bin so stark wie damals. Und übrigens, er ist ein Mann Gottes, er lügt nicht. Das Gesetz, du sollst nicht lügen, wurde längst gegeben. Und Kaleb sagt, ich bin heute mit 85 noch genauso stark wie mit 40. Dieser Mann hat aufgehört zu altern, weil er Gott geglaubt hat. Irgendwo in der Wüste, direkt bei Kadesh Barnea, als er Gott vertraute, stoppte die Uhr für ihn. Gott sagte, du wirst nicht altern wie die anderen. Sie altern und sterben im Gericht, aber du wirst weiterleben. Und wenn du ins Land kommst, wirst du nicht wie ein alter Mann hineingehen, sondern so stark, als wärst du noch 40. Mit anderen Worten, Gott kann dich jung halten. Jemand könnte jetzt sagen, na ja, das war sicher nur eine geistliche Kraft. Aber nein, Kaleb meinte ausdrücklich, meine Kraft reicht für den Kampf. Und um das zu beweisen, gab es da ein bestimmtes Gebiet, ein Bergland namens Hebron. Manche von euch waren vielleicht schon an der Höhle Machpela, wo Abraham begraben liegt. Das ist eine Gegend, die nicht auf den normalen Touren empfohlen wird. Man braucht eine Eskorte, weil es dort nicht ungefährlich ist. Ich war mehrmals dort und es ist eine hügelige Region. Dort lebten damals die Enakiter, die Riesen. Und was sagte der 85-jährige Kaleb zu Josua? Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Josua segnete ihn und gab ihm Hebron. Und dann? Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, weil er dem Herrn gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt Arbas. Der war der größte Mann unter den Enakitern. Die Enakiter, die Riesen, vor denen alle solche Angst hatten. Und wer hat den mächtigsten unter ihnen besiegt? Ein 85-jähriger Mann. Halleluja! Jetzt schaut euch an, was Gott 45 Jahre zuvor über Kaleb sagte. Schau dir Gottes Herz an. Mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass Gott heute auf uns herabblickt und sagt, schau dir Joanne an. Sie hat einen anderen Geist als ihre Kollegen. Schau dir Lawrence an. Er hat einen anderen Geist als die anderen Pastoren. Oder Gott sagt, schau dir Gabriel an. Schau dir Pastor Gabriel an, sieh, was er sagt. Guck mal, er macht gerade eine Herausforderung durch, aber er hat trotzdem eine gute Meinung von mir. Er glaubt, dass diese Prüfung nur vorübergehend ist. Mehr noch, er nährt sich von ihr, sie macht ihn stärker. Kaleb hat viele Riesen verschlungen, viele Herausforderungen, die ihn stark gemacht haben. Preist Gott. Und Gott sagt, schaut euch diesen Kerl an. Gabriel, Erzengel Gabriel. Siehst du diesen Gabriel in der New Creation Church? Was meinst du? Komm schon, nimm ein paar Muskeln von Lawrence und gib sie ihm. Gib ihm alle Segnungen, alle Versorgung. Ich liebe seinen Geist. Und die Engel rufen, was für ein Geist, schaut nur, er hat einen anderen Geist. Die ganze Welt ist voller Negativität, aber er hat den Geist des Glaubens. Aber denk nicht, dass dich alle mit offenen Armen empfangen, wenn du glaubensvolle Worte sprichst. Das Volk wollte Josua und Kaleb steinigen. Wenn du dir die Geschichte genau ansiehst, siehst du, sie wollten sie wirklich mit Steinen bewerfen. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien und Gott sagte, schaut euch meinen Knecht Kaleb an, er hat einen anderen Geist. Ich frage mich, wenn Gott heute auf diese Gemeinde schaut, wenn er auf Grace Revolution in Dallas schaut, wird er jemanden finden, auf den er zeigen kann? Oder sieht er nur Leute, die unsicher sind, die zweifeln, die sagen, wird Gott es tun? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich denke, Gott ist gut, aber ich weiß nicht, ob er es für mich tun wird. Ich weiß, dass er Pastor Lawrence liebt, aber ich bin nicht Pastor Lawrence. Pastor Lawrence ist gut aussehend, ich nicht. Er hat Muskeln, ich nicht. Und während du so denkst, wanderst du weiter in der Wüste umher. Nein, mein Freund, du musst eine gute Meinung von Gott haben. Glaube bedeutet, eine gute Meinung von Gott zu haben. Wenn Gott dich zu etwas auffordert, dann immer zu deinem Besten. Verstehst du das? Glaub mir, Gott bittet dich nicht, etwas zu tun, weil er dadurch reicher wird. Er ist auch ohne dich bereits reich. Es geht nicht um materiellen Reichtum, es geht darum, dass du innerlich reich wirst. Reich an Weisheit, reich an Erkenntnis über die Wege des Herrn. Aber der Geist des Glaubens fehlt heute oft. Die Medien erzählen dir von Terror, von Krisen, von schlechten Nachrichten, von fallenden Börsenkursen. Aber wer steht auf und sagt, mein Gott wird versorgen, mein Gott wird versorgen? Gott liebt das. Gott sagt, schaut euch das an, schaut euch diesen Jungen, schaut euch dieses Mädel an. Auf, schickt die Lösung, Engel. Gott liebt das. Nein, Pastor Prince, heutzutage fühlen wir uns doch schon mit 45 müde. Weißt du, wir sind halt... Welche Ausrede hast du? Kaleb lebte unter dem Blut von Stieren und Böcken. Wir aber leben unter dem Blut von Jesus. Sie waren unter dem Gesetz, wir leben unter der Gnade. Also, welche Ausrede hast du? Aber Pastor, heute gibt es so viele Bedrohungen. Die Welt ist voller Terroristen. Terroristen? Wirklich? Lass mich dir etwas über die Riesen erzählen, vor denen Israel damals solche Angst hatte. Viele Jahre nach Kadesh Barnea, bevor Josua das gelobte Land betrat, schickte er zwei Kundschafter. Diese versteckten sich im Haus einer Frau namens Rahab. Und Rahab sagte, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, wir haben gehört, wie Gott das Rote Meer für euch geteilt hat. Das war 40 Jahre her. Und sie sagte, als wir das hörten, zitterten alle Bewohner des Landes vor Angst, sogar die Riesen. Israel fürchtete sich vor seinen Feinden, aber die Feinde fürchteten sich vor Israel. Merk dir das. Deine Probleme, deine Herausforderungen mögen in der natürlichen Welt riesig erscheinen. Aber verglichen mit Gott sind sie winzig. Unser Gott ist der Lebensspender. Unser Gott ist der Gott der Auferstehung. Selbst wenn etwas tot ist, kann er es wieder zum Leben erwecken. Vor 2 Monaten war ich in den USA. In meinem Hotelzimmer machte Gott mir etwas klar, was ich an unser Pastorenteam weitergab, auch Pastor Lawrence. Ihr kennt alle die 10 Plagen, die Gott über Ägypten brachte, weil der Pharao sich weigerte, sein Volk ziehen zu lassen, oder? Die erste Plage war, dass das Wasser des Nils in Blut verwandelt wurde. Aber hier kommt das Erstaunliche. Die Bibel sagt, dass Mose mit dem Stab Gottes das Wasser in Blut verwandelte. Und was machten die Zauberer des Pharaos? Sie sagten, Pharao, das können wir auch. Anstatt das Problem zu lösen, machten sie es nur noch schlimmer. Und dann kam die nächste Plage. Mose streckte seine Hand aus und plötzlich kamen Unmengen von Fröschen aus dem Fluss. Sie sprangen überall hin, in die Häuser, in den Palast, in die Vorratskammern, in die Betten. Überall waren Frösche. Überall hörte man Quak, Quak. Unter Pharaos Halskragen, unter seiner Krone. Seine Frau öffnete den Schrank. Für manche von euch Chinesen wäre das vielleicht ein Festmahl. Aber für die Ägypter war es eine absolute Plage. Die Bibel berichtet, dass das ganze Land davon stank. Und wisst ihr, was die Magier des Pharaos dann taten? Diese Wahrsager und Zauberer. Wisst ihr, was sie sagten? Pharao, das können wir auch. Dann führten sie ihre Rituale durch und es kamen noch mehr Frösche. Jetzt mal ehrlich, sie hätten doch lieber versuchen sollen, die Frösche zu beseitigen, oder? Aber nein, sie machten das Problem noch schlimmer. Also, sie konnten die erste und die zweite Plage nachmachen. Aber dann kam die dritte Plage. Läuse. Blutsaugende Läuse. Diese winzigen, lästigen Tierchen, die man teilweise gar nicht sehen kann. Jedes Mal, wenn ich darüber predige, fangen die Leute an, sich am Kopf zu kratzen. Bitte tu deinem Sitznachbarn einen Gefallen und bleib ruhig. Also, Mose streckte seinen Stab aus und schlug auf den Boden. Pharaos Herz war immer noch verhärtet. Und sofort verwandelte sich der Staub Ägyptens in Läuse. Jetzt musst du wissen, Ägypten war extrem staubig. Überall war Staub. Und plötzlich waren überall Läuse. Auf den Tieren, auf den Menschen, auf jedem. Vom ärmsten Bettler bis zum mächtigsten Prinzen. Und jetzt wird es richtig interessant. Übrigens, weißt du, wie sie die Frösche loswurden? Der Pharao ließ dann Mose rufen. Mose, kannst du bitte diese Frösche verschwinden lassen, wenn du mein Volk gehen lässt? Ach egal, mach einfach, dass die Frösche verschwinden. Und Mose fragte ihn, wann soll es geschehen? Und wisst ihr, was der Pharao erwiderte? Er sagte, morgen.